einfach ein schönes Intro, muss man sagen. Hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Hackbeat. Heute ist Freitag, der 28.07.2016. Wir sitzen im Phonodrom und haben eine volle Tasche vor uns stehen. Genau, und zwar eine Kühltasche. Mit Getränken drin. Ich habe ja gestern, als ich eingekauft habe, ja ganz kurz ein Foto getwittert. Und dann hat alle gefragt, was für ein Thema denn behandelt wird. Und es hatte die Leute, die sich gemeldet hatten, hatten natürlich alle recht. Es geht um Cider, Citre, Feeds oder wie auch immer das man korrekt ausspricht. Aber ich denke, da kannst du was dazu mal sagen. Ja, also es geht, wie gesagt, um Apfelschaumwein. Und oder auch Apfelwein, das ist eigentlich mal so eindeutig klar. Und der heißt tatsächlich auf Französisch Cidre und auf Englisch Cider, aber das englische Wort Cider ist die englische Fassung des französischen Worts. Also es kommt aus dem Französischen, aus dem Altfranzösischen, dann eben ins Englische und hat aber schon da eine ganz lange Geschichte hinter sich. Denn das Wort geht ursprünglich auf das Wort Schachar zurück. Das ist das Hebräische, ähnlich ist auch das arabische Wort, für harte Alkoholiker. Harte Alkoholiker? Ja, die meistens verboten sind aus Glaubensgründen. Und da ist es ins Griechische gekommen und übers Griechische dann ins Lateinische. Das lateinische Wort Sekera ist liegt da zugrunde und das ist dann eben zu Sistra im Altfranzösischen geworden. Das D ist praktisch so eine Art Gleitkonsonant, weil S und R aufeinander treffen, das lässt sich nicht gut aussprechen. Also Sistra geht auch nicht so gut, deshalb Sistra und dann ist das S ausgefallen, so kommt man dann eben zu Cidre im Altfranzösischen dann schon und das fällt ja schon zur altfranzösischen Zeit aus und dieses Cidre ist ins Englische gekommen als Cider und es ist praktisch, bedeutet praktisch zunächst mal das gleiche wie das deutsche Wort Bier, nämlich einfach nur sowas wie Getränk, das irgendwie aus Pflanzen hergestellt wird durch Fermentation. Und es bezeichnet dann auch alle möglichen Arten von Getränken, also von allen Getränke aus allen möglichen Obstsorten, bis hin eben auch zu denen aus Getreide, was dann das Bier ist. Später spezialisiert sich das erst und erst in neuerer Zeit bedeutet es eben alkoholisches Getränk aus Äpfeln. Wobei in Amerika insbesondere es auch noch die Bezeichnung Apple Cider gibt, das ist nicht alkoholisch. Deshalb sagen die Amerikaner oft auch zu dem Cider, den wir hier haben, Hard Cider, weil da Alkohol drin ist. Apple Cider ist einfach sowas wie ungefilterter Apfelsaft. Also so Naturtrüber. Ist eine Spezialität in manchen Bundesstaaten. Also das Nationalgetränk von New Hampshire ist zum Beispiel Apple Cider. Und das wird dann manchmal auch heiß getrunken im Winter und so. Das ist aber dann mehr so eine Art Apfelsaft. Während ja der europäische Cider oder auch Cidre ist halt immer irgendwie mit Alkohol. Also fermentierte Äpfel, da kommt halt irgendwie Alkohol rein, mehr oder weniger. Und das ist nicht einfach Apfelsaft. Deshalb bist du dran mit deinen Warnungen. Genau, die Warnungen ist es Alkohol und Zucker enthalten. Kann natürlich, weil es aus Obst ist, kann natürlich auch Obst bei verschiedenen Leuten zu Allergien ausführen. Mhm. Dementsprechend ist das zu beachten. Auch hier, wie immer, haben wir die Produkte selbst gekauft. Das ist nicht gesponsert oder irgendwie Product Placement in irgendeiner Form. Wir haben uns da einfach mal durch die Supermärkte geschlagen und einfach mal das mitgenommen, was wir so gefunden haben. Und ja, ich denke, es gibt einige interessante Produkte, die wir heute mal verkosten. Und verkosten. Wir haben auch ländermäßig, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Ich weiß nicht, ob du alles schon angeschaut hast, was ich eingetragen habe. Nee, habe ich nicht. Also ich habe zum Beispiel auch den berühmten südafrikanischen. Das ist nämlich auch ein wichtiges Getränk. Und das müssen wir uns dann anschauen. Ich würde aber sagen, wir beginnen einfach mit einem klassischen Und ich würde sagen, wir beginnen am besten auch mit dem billigen aus dem Supermarkt an der Ecke. Ja. Da habe ich nämlich auch Cider gefunden. Okay. Und zwar, jetzt müssen wir mal gucken, das ist sozusagen der Kinder-Cider, lieblich, La Cidre. La Cidre sieht ja aus wie der Markenname, ist aber tatsächlich das betonische Wort für Cider. Hier steht dann auch nochmal Apfel-Cidre drauf, obwohl Cidre inzwischen hat sich das ja so spezialisiert, dass es tatsächlich aus Äpfeln ist. Gibt übrigens auch das im Deutschen belegte Wort Cider. Cider steht im deutschen Wörterbuch, zieht sich aber oft auf den englischen Cider, kommt halt in Schriften vor, wo man über Großbritannien berichtet. Mhm. Und da ist es ja sehr verbreitet. In den meisten Kneipen gibt es ja einen Zapfhahn für Bier und einen für Cider. Das ist ja nun wirklich fast schon ein Nationalgetränk. Also einmal lieblich mit ganz wenig Alkohol. 2%. Also 2%. Und einmal in trocken, das hat dann schon mehr Alkohol. 4%. Genau. Mhm. Das ist aber auch in Frankreich immer so. Und das kommt jetzt aus der Normandie. In der Normandie gibt es ganz viele Äpfel. Und traditionsgemäß, und deshalb machen sie viel aus Äpfeln. Bekannt ist Cidre, bekannt ist vielleicht auch der Calvados, das ist halt Apfelbrand schon. Und dann gibt es auch noch so eine Art Apfellikör. Pommier ist auch eine große Spezialität aus der Normandie. Ja. Wir fangen am besten mit dem Trockenen an, weil man das besser schmeckt. Aber der Trocken ist eigentlich der echte. Also das ist, man ist dazu übergegangen, eben diesen leichteren mit mehr Zucker zu produzieren, weil es da irgendwie eine Nachfrage gibt. Ja, liest du das nicht so genau durch? Ich will nicht durchlesen. Der ist natürlich fürs breite Publikum. Der steht zwar aus der Normandie. Wir haben nachher noch ein echtes Getränk aus der Normandie vom KDW, was richtig teuer ist. Dieser kostet irgendwie 2 Euro oder so, 2,60 Euro die Flasche. Das ist auch eine 0,75 Liter Flasche, muss man sagen. Es ist ein, also wenn man drauf guckt, genau, wo kommt der eigentlich her? Er steht zwar aus der Normandie, aber hier die Adresse ist Issy-les-Moulineaux, das weiß man in Deutschland vielleicht nicht. Ich habe es deshalb hier auch, es gibt einen Link in den Shownotes. Issy-les-Moulineaux ist Paris eigentlich. Okay. Ist sogar, man kann schon fast sagen, Innenstadt von Paris. Also das ist zwar eine selbstständige Gemeinde, aber 6,8 Kilometer weg vom Zentrum, da kann man zu Fuß hingehen und es ist praktisch eine der dicht bevölkertsten Gemeinden Europas, weil es wirklich praktisch Pariser Zentrum ist. Und das ist das ist Industrie dort. Und das ist halt richtig Industrie sein, da kommt auch Kohlensäure dazu, wird einfach zugefügt, so als Allerweltsgetränk. Oh ja, sehr dicke Kohlensäure. Ja. Und ich finde den Geschmack sehr flach. Sehr flach im Geschmack. Also wirklich so, also er riecht wirklich nach gutem Cider, aber schmeckt sehr, sehr flach. Obwohl die französische Tradition eigentlich ist, da kein Wasser hinzuzufügen. Das muss also alles aus der Frucht kommen. Während wenn sie halt einen schlechten Apfel haben. Naja. Nee, gefällt mir nicht. Wir gleich noch Cider haben werden, aus Großbritannien kommt und wo Wasser drin ist. Ne? Aha, das ist okay. Auch noch mal, hier ist meine nochmal was also zum ich weiß nicht genau, was du gekauft hast. Du hast den Englischen gekauft. Ja. Aber es gibt tatsächlich Cider mit Wasser. Es muss irgendwie 35% Apfelsaft nur drin sein. Okay, das ist also eine... Beim Cider. Nee, jetzt beim Cider. Okay. Und da soll das eigentlich nicht so sein, aber bei diesen Industrieprodukten, wer weiß. Machst du mal den anderen aus? Ja, jetzt kommt der Liebliche. Ist auch 0,75er Flasche. Das ist aber auch 2% billig, Alkohol. Ich glaube 2 Euro noch was. Ist halt so ein Massenprodukt. Also das Etikett, finde ich, ist schön. Das sieht sehr französisch traditionell landlebenmäßig aus. Also ich habe es vom Edeka. Ich habe vom Edeka noch einen englischen. Den kommt dann später, wenn wir bei den englischen sind. Ich würde aber jetzt erstmal bei den französischen bleiben, damit wir das besser vergleichen können. Die Farbe von dem Lieblichen ist etwas dunkler als von dem eben. Guck mal, die ist schon ein bisschen kräftiger. So soll es eigentlich sein. Also eigentlich hat der Französische doch eher so eine etwas dunklere Farbe. Nicht mein Ding. Absolut nicht. Der schmeckt ja noch schlechter. Meiner Ansicht nach. Oh ja. Also der ist extrem. Vergessen. Hast du noch Französischen? Ich habe, glaube ich, die Flasche, die ich damit gebracht habe. Guck mal, diese Sektflaschenform. Sektflaschenform? Der hier. Glaube ich, oder der hier? Das ist meiner, das ist meiner. Dann ist das deiner. Genau, ist das ein französischer? Pommesac, erfrischend herb. Französischer Apfelsider. Pommesac, wo hast du den denn her? Auch aus dem Getränkeladen. Hergestellt in Frankreich, Mönchengladbach. Mönchengladbach. Guck mal, dann machen wir den mal auf. Aber das ist wahrscheinlich auch aus dem Industriegebiet Heißland. Das ist vielleicht der gleiche, den wir schon mal hatten. Also das ist auch eine 0,75er Flasche, etwas ja, hergestellt in Frankreich. Liebrig frisch, okay, guck mal. Mhm. Das ist aber, glaube ich, jetzt, das ist auch ein Schraubverschluss, stimmt. Das sieht bloß aus wie ein Korken. Hat auch diesen, die Krone drauf. Ah, das ist aber hier schwer aufzukriegen. Vielleicht mal das Messer rausholen. So, nee, das ist natürlich, ja. Das ist natürlich ja echt beschissen aufzumachen. Wo habe ich denn meinen Leatherman hin? Das liegt da hinten. Ja, das geht schlecht auf, das ist so ein bisschen. Der ist auch aus dem Supermarkt, also nicht irgendwie. Vom Jacques klingt so ein bisschen wie Jacques Weindepot, oder? Nee, der ist aus diesem Getränkemarkt auch. Ach so, ja, da ist er vielleicht gar nicht so schlecht, aber wenn man die Flasche sich anguckt mit der Beschreibung, sieht es jetzt auch nicht so toll aus, nee, eigentlich. So, ich glaube, ich nehme mal ein Stück, Eis, nicht um das zu verdünnen, sondern einfach um damit mal. Das Glas zu kühlen. Das ist ein bisschen kalt ist. Also das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis ich das hier aufgefummelt habe, weil dieser Verschluss gerade. Ah, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Er kann sich nicht mehr wehren. So, jetzt mache ich die mal auf. Ein bisschen aufpassen wegen der Kohlensäure. Nicht, dass uns das direkt hier über unseren Tisch und über unsere Geräte hier läuft. Ja. So, ach, lass den kleinen Eiswürfel da jetzt mal drin, das macht ja nichts. Farblich auch sehr hell. Sehr hell, ja. Aber guck mal, bedeutend feinperliger, merkt man schon beim Einschenken. Mhm. Das heißt, die Kohlensäure ist nicht ganz so grob wie beim anderen. Nee. Ich würde sagen, da ist auch keine hinzugefügt. Das ist echt die Fermentierung. Okay, lass mal gucken, lass mal riechen. Oh, riecht schon mal sehr angenehm. Deutlich besser. Ja, das ist jetzt mal... Lecker. Oh, der ist schön erfrischend. Der ist wirklich fruchtig, der ist frisch. Was ist denn da so in der Preislage? Gute Frage. Müsste ich mal, habe ich den Zettel dabei? Lass ich mal gucken. Ich glaube, ich habe den Zettel vielleicht dabei. So, dann gehen wir aber mal hier gleich direkt über in die Hochpreis. Nee, ich habe den Zettel doch nicht dabei. Nee. Ja, du hast das Datum falsch gesagt. Das ist der 29. und nicht der 28. Ja, stimmt, genau. Das reicht ja. Schneller, ja, ja, das stimmt, ja. So, jetzt habe ich hier einen Hochpreis Cider aus dem KDW. Mhm. Und zwar Cuvée Kirisak wird das wahrscheinlich ausgesprochen. So, oder Kirisak sogar. Obwohl das bretonisch ist. Aber das ist halt der Name des Herstellers. Mit K geschrieben, zwar bretonisch, aber ist halt französisch. 6,48 kostet die Flasche. Okay. Und der kommt, wir müssen nachher jetzt nochmal ordnen hier die Shownotes, das ist ein bisschen durcheinander. Der kommt jetzt richtig aus der Bretagne, also ja. Normandie und Bretagne sind ja die beiden Küstenregionen, wo diese ganzen Äpfel wachsen und wo Cider auch sozusagen endemisch ist. Allerdings trinkt man gerade in der Bretagne den Cider aus Tassen. Ja, habe ich gesehen, auch so, sieht aus wie so Teetassen eigentlich. Ja, sind so Teetassen. Und man trinkt den zum Beispiel zu Crêpe. Ja. Also ganz, also in der Crêperie in Frankreich gibt es meistens Cider, bretonischen Cider, und das ist dieser. Und meistens kommt der Cider aus genau einem Ort, wo man eben Cider herstellt. Das ist Guerouet ist französisch ausgesprochen, aber auf bretonisch heißt es Guenret. Und deshalb habe ich das ein bisschen jetzt halb bretonisch ausgesprochen. Allerdings ist es in einer Zone, wo man schon lange nicht mehr bretonisch spricht, also im Hinterland. Okay. Ne, in der also schon weiter weg von der Küste. Aber das ist eben genau das Gebiet. Und genau seit 1920 gibt es diese Firma und die ist hat inzwischen ist das praktisch der französische Cidre, Cuvée Kirisak, da gibt es verschiedene Arten, sieht man schon auf der Webseite, die haben alle, ist der Flaschenhals unterschiedlich gefärbt. Und die Top-Sorte ist dieser Cuvée Cerisac mit 5% Volumenprozent Alkohol. Der ist halt Brüt auch, aber es gibt noch einen anderen Brüt mit 5,5%. Der ist nicht so gut wie dieser. Das ist halt die Spitzensorte. Es gibt nur noch eine bessere Sorte, die gab es halt mit KDW nicht. Das ist die Bio-Variante davon. Okay. Es gibt also auch noch eine Bio-Variante, aber die ist wahrscheinlich so teuer, dass es die auch im KDW keiner mehr kaufen will. Also das KDW hat auch nicht so viel Cider. Ich habe praktisch alles genommen, was da ist. Also wichtige fehlen. Ich hätte gern baskischen Cider gekauft. Gab es halt nicht. So, hier, und das Cider steht bei den nicht-alkoholischen Getränken. Das ist noch richtig. Mit 5% Alkohol. Hier ist aber so ein richtiger Stopfen, wie auf der Sektflasche drauf. Den versuche ich jetzt mal rauszumachen. Halte ich uns mal an. Musst du aufpassen langsam. Zur Seite. Ja. Soll ich dir nochmal so ein Papierchen geben, wenn das ja, gleich doch vielleicht nachher, ja, wenn das ein bisschen anfängt zu spritzen. Wir sind ja zum Glück vorbereitet. Aus dem Kühlschrank und es war in der Kühltasche, das müsste es eigentlich. Hat sich ein bisschen beruhigt, sagst du, ja? Hat sich beruhigt, ja. Alles klar. So, also das ist wirklich die Spitzensorte aus der Bretagne. Wie gesagt, Preis steht drauf, 6,48. Ja. Und der, den ich gleich noch habe, ist noch teurer. Aber also besser kann man es eigentlich nicht haben. Also schau auf die dunkle Farbe, die das also stimmt, ganz auch typisch sehr, ist. Auch sehr feinperlig, weil also keine Kohlensäure hinzugefügt wird. Ja, riecht, nur durch Fermentation. Riecht sehr frisch. Riecht sehr frisch, auch ein bisschen säuerlich. Mhm. Und schmeckt super. Das ist mal Cider, wie er schmecken muss eigentlich. Ja, der ist, also man merkt diesen hohen Alkohol von 5%, merkt man gar nicht. Merkt man nicht, deshalb ist es auch so gefährlich. Das ist, werden wir nachher noch bei den englischen Cidern auch noch merken. Und ich muss sagen, der ist halt trocken. Also Brüt merkt man halt, genau, dass der trocken, wirklich angenehm trocken ist. Also ich hatte schon trockenere, aber das ist halt das Spitzenprodukt. Mhm. Der ist wirklich lecker. Dann jetzt aber das echte teure kommt als nächstes. Mhm. Das ist eigentlich die normandische Spezialität. Nur ist es kein echter Cider. Okay, was ist es dann? Sondern, also auf Englisch heißt es Perry. Also 7,98 kostet diese Flasche. Mhm. Und auf Französisch Poiré. Perry ist aber natürlich die, das Altfranzösische, da hieß es noch nicht Poiré, sondern Perry. Altfranzösisch ins Englische übernommen. So kommt man von Perry zu Perry. Das hat natürlich, hängt natürlich mit Poire, Bier auf Englisch zusammen, also Birne. Jetzt könnte man meinen, das ist Cidre aus Birnen, das stimmt aber nicht. Es ist auch Cidre, es ist nämlich auch Apfelbasis, nur kommt zusätzlich noch ein Anteil an Birnensaft dran. Das ist natürlich bestimmt geschmacklich auch sehr interessant. Und das ist halt wirklich ein ganz spezielles Produkt. Ich war komplett überrascht, dass man es überhaupt hier verkauft. Dann natürlich hier auch noch Produit Biologique, also biologisch, das ist einfach der hohe Preis. Und das ist wirklich eine Spezialität, die man auch in Frankreich erstmal suchen muss. Und das ist eigentlich das, was also wirklich die, also die Normandie ausmacht. Das ist auch eine 0,75er Flasche. Also sieht aus wie Sekt. Eigentlich wie eine Weinflasche mehr. Eine Weinflasche, aber mit Sektkorken. Mit Sektkorken. Mit dem verdrahteten Sektkorken. Genau. Jetzt mache ich die mal langsam auf, dass sich da hier auch kein Unglück damit passiert. Also das ist unbekannt. Also in Deutschland meistens unbekannt. Wenn man aber jetzt guckt, wo gibt's überall? Wo gibt's überall solche Getränke? Dann sieht man, also ein Cider-Land, von dem ich aber kein Produkt hier bekommen konnte, sind tatsächlich die baltischen Staaten, Finnland und Estland. Ja. Ne, die machen das dort auch. Und dort ist auch ganz klar der sogenannte Birnen-Cider, der dann aber nur aus Birne besteht. Ja, ja. Und das ist halt hier so richtige normannische Spezialität oder normandisch sagen ja manche auch. Normannische Spezialität, auch sehr traditionell. Man hat nämlich früher einfach irgendwelches Obst genommen, um da Getränke herzustellen. Also Wasser war ja nicht so gut zu trinken, weil das immer problematisch war aus Gesundheitsgründen. Ja. Und dann hat man halt so vergorene Früchte genommen. Und dann konnte man da auch Wasser dran tun. Einfach dieser Alkohol hat halt alles abgetötet. Ja. Und die Mischung aus verschiedenen Früchten war also durchaus typisch. Das hat man jetzt ein bisschen getrennt und das ist halt noch gemischt. Und das ist halt wirklich eine ausgesprochene Spezialität. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den noch nicht getrunken. Ich hatte einmal in einem französischen Restaurant sogar in Paris, gab es den als Möglichkeit, aber der war so sündhaft teuer, okay, dass ich mich dann für normalen Cidre entschieden habe. Aber das ist eigentlich, also man merkt auch, also sehr hell, sehr feinkörnig, also auch ohne hinzugefügte Kohlensäure. Der prickelt so richtig, der prickelt. Prickelt so richtig, ja. Also sehr angenehm. Und wie gesagt, er besteht zum größten Teil auch aus Apfel und kommt aber etwas Birnensaft dazu. Die Mischung ist nicht so genau festgelegt und ja. Aber sehr harmonisch, muss ich sagen. Der ist nicht so süß. Der ist sehr spritzig, sehr frisch. Ich hätte auch gedacht. Und so ein bisschen ist der so, man sieht es ja auch in der Flasche, ein bisschen Natur drüber als der Rest. Die anderen waren sehr klar. Ja. Und der ist so leicht trübe, aber wirklich ganz, ganz leicht. Wie viel Alkohol hat er denn? Stehst du drauf? 3%. 3%. Ja, also man merkt gar nichts vom Alkohol. Also erstmal nicht, später dann vielleicht schon. Mhm. Aber das ist wirklich ein tolles Getränk. Also muss ich wirklich sagen, außergewöhnlich, und ich war also völlig überrascht, dass die das bei der geringen Auswahl da hatten. Und da hat der Einkäufer wohl die richtige Wahl getroffen. Mhm. Also von der gleichen Firma, Domaine Olivier, aus, wie heißt der Ort? Oh, wollte ich noch nachschlagen. La Ferrière aux Étangs, also an den Teichen. Weiß ich nicht, Ferrière, irgendwas mit Eisen, also verweist vielleicht auf die Bahnlinie. Naja, auf jeden Fall, also von der gleichen Domaine Olivier gab es auch normalen Cidre, aber ich habe mir gedacht, erstmal konnte ich nicht so viel schleppen. Und wieder, wenn man schon diese besondere Sache hat, muss man die nehmen. Ja, super. Also ist wirklich sehr zum Fähig, muss man Glas noch ein bisschen runterkühlen, merke ich gerade. Ja, musst du machen, das ist wirklich deutlich besser. Ja. So, du hast ja auch Deutschen. Ja. Und Cider ist ja tatsächlich auch ein ausgestorbenes Wort, was im deutschen Wörterbuch drinsteht. Aber eigentlich gibt es in Deutschland diese Tradition in der Form nicht. Es gibt ja den Appleboy. Genau. Apfelwein. Ja. Der gehört im weitesten Sinne auch zur Familie. Das ist dann eben kein Schaumwein, sondern nicht mussierend. Der mussiert ja, der Cider, gerade der britische, mussiert wenig. Und der baskische, den ich bekommen habe, mussiert eigentlich auch nicht. Also das passt eher zum Apfelwein. Und der Apfelwein ist eine bestimmte Apfelsorte, dem Speierling, sehr sauer, ja, den man so nicht essen kann, ist natürlich im Frankfurter Raum auch eben sehr verbreitet. In Hessen übrigens auch nicht traditionell, da kommen wir dann auch nochmal drauf. Der ist ja erst später eingeführt worden als die Reblaus, die Weine kaputt gemacht hat. Ja. Und also Ende des 19. Jahrhunderts ist das mit der Reblaus vorgefallen in ganz Europa. Da hat sich sehr viel verändert. Da hat man dann eben auf Ersatz, nämlich hier auf Apfelwein umgestellt. Ja. Also für Goethe gab es das nicht, ne? Da wurde normaler Wein getrunken. Also Ende des 19. Jahrhunderts und in Spanien zum Beispiel hat man ja dann auf Orangen umgestellt. Also die berühmten Valencia-Orangen gibt es auch erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Vorher war da überall Wein angebaut worden. Okay. Und die haben es auch nicht geschafft, da was gegen die Reblaus zu machen. Das hat dann lange gedauert, bis man dann Weine gezüchtet hatte, die reblausresistent sind, und dann konnte der Weinbau wieder losgehen in Europa. Aber das war wirklich ein richtiger Einbruch. Und da ist eben vielerorts diese Tradition losgegangen. In der Normandie ist es aber wahrscheinlich tatsächlich älter, denn da gab es eigentlich keinen Weinbau, auch in Großbritannien. Wobei ich in Großbritannien nicht ganz sicher bin. Es wird ja behauptet, dass tatsächlich es in Südengland, also in Cornwall, tatsächlich auch eine Weintradition gab, die dann irgendwann verschwunden ist. Und es könnte natürlich auch mit der Reblaus zusammenhängen. Wäre möglich, ja. Und jetzt gibt's da eben Cider. Ja, dann würde ich sagen, machen wir nach Berlin weiter? Machen wir nach Berlin weiter. Wir können dann noch was zum Deutschen. Genau, es gibt, ich habe da eine Firma entdeckt, ein Startup gefunden. Das nennt sich OBC, also klingt schon mal sehr englisch. Und aber OBC steht für Original Bene Cidre. Wir nehmen gar nicht auf. Warum hast du nicht auch so? Du hast auf Aufnahme gedrückt. Ich hatte doch auf Aufnahme gedrückt. Dachte ich eigentlich auch. Hast du eine Karte drin? Ja, eine Karte habe ich drin. Oh. Das musst du alles nochmal erzählen. Oder aus dem Stream. Oder wir nehmen es aus dem Stream. Ich mache jetzt trotzdem mal Aufnahme. Ja, drück mal trotzdem Aufnahme. Dann können wir umschalten. Vom Stream auf die... So, also Berliner Startup. Genau, ein Berliner Startup, also original Berliner Cider. Ist ein Berliner Unternehmen. Ganz witzig, die Homepage ist auch so eine typische One-Page-Geschichte, also recht modern. Und für die, es gibt wohl drei Geschäftsführer. Und bei denen steht noch ganz witzig über noch die Handynummer dazu, also die können nicht so groß sein. Mhm. Die sind wohl am Oraniendamm in 13469, ich glaube, das ist Wilmersdorf. Mhm. Komischerweise, wenn man die Adresse dann auch mal in einem Kartenprogramm seines Vertrauens mal nachschlägt, ist an dieser Stelle nicht verzeichnet, dass da OBC ist. Das fand ich so ein bisschen interessant. Auf jeden Fall haben die machen halt Cider und haben halt drei Varianten. Also ist auch alles biologisch mit veganem Etikett und veganem Leim. Also das ganze Produktportfolio ist bei denen halt total auf Nachhaltigkeit und Öko 00, also DE Öko 007 hergestellt. Mhm. Und die haben drei Varianten von dem Cider. Einmal den OBC Classic, wie sie es nennen, dann OBC Strong und OBC Rosé. Ich habe leider den Rosé nicht bekommen. Oh. Das heißt, ich habe den Classic und den Strong bekommen. Sie probieren natürlich da sehr auf englische Cider anzuspielen. Na dann. Und dementsprechend können wir die jetzt mal probieren. Und das ist halt in einem 0,3er, also so eine 0,3er Flasche. Ja. Also nicht, wie wir es gerade eben hatten, die 0,75er Flaschen. So, ich gucke, wo der ist. Das ist der Strong. Ja, die 0,3er Flaschen sind halt für Frankreich sehr unüblich. Genau. Okay, mal gucken, bei dir steht der andere. Ich glaube, das ist der andere. Genau. OBC, Classic. Classic. Guck mal, habe ich noch den... Ja, das ist Cola. Nee, das war was anderes. Ich habe, wie gesagt, den Classic und den Strong. Der Strong ist eher, also der Classic ist in so einem grün-weißen Design belassen. Mhm. Gibst du bitte mal den Öffner? Ja. Und dann kann ich mal mal einschenken. Der Classic hat auch 3% Alkohol, also auch der leichte. Und auf dem Etikett steht eigentlich nichts drauf, bis auf Zusatzstoffe, fermentierte Apfelsaft und Kohlensäure. Und das war's. Und auf der Webseite schreiben sie aber, teilvergoren und hat einen süßen, lieblichen Geschmack. Mit seinem 3% Alkohol ist er eine Alternative zum Biermixgetränk. Also scheinbar wollen die sich da in diesem Markt eher positionieren. Und ist halt extrem klar. Ja gut, aber das ist ja die englische Herangehensweise. Ja. Das ist ja auch eine Alternative zum Bier. Genau. Ja. Wie stark? Ich habe 3%. Ja, 3%. So. Also ist sehr hell. Sehr hell, feinbärnig. Sehr fernpeilig, riecht aber, finde ich, sehr apfelig. Aber schmeckt ein bisschen, als wäre da Kohlensäure zugefügt worden. Schön da, Kohlensäure als Zutat. Ach so, ist drin. Ja, das ist natürlich dann nicht so original. Mhm. Aber finde ich sehr frischend leicht. Mhm. Ja, leicht. Ja gut, 3%, immerhin. Aber feinperlig, ja. Und so ein bisschen doch, man merkt im Abgang eher herb. Mhm. Dann wollen wir mal den Strong. Den Strong testen, da ist auch etwas heller. Etwas heller. Ich glaube, vielleicht macht es auch das Etikett. Das ist halt hier schwarz-weiß. Ja, es ist schwarz, ja. Also der Strong ist in so einem schwarz-weiß Etikett gehalten. Ich finde es auch ganz interessant. Man sieht so stilistisch auf der Flasche das Brandenburger Tor und on top einen Apfel. Ah. Statt der Quadriga. Genau. So, ich schenke jetzt mal den Strong ein. Da kann ich gleich mal vorlesen, was die Homepage dazu sagt. Danke. Der Strong sagt, OBC Strong ist entvergoren, hat einen herben Geschmack und ist mit 5% Alkohol eine Alternative zum Seco. Mhm. Ja, also feinperlig, klar. Man merkt es stärker und etwas herber. Mhm. Aber gut, tatsächlich ist es ein bisschen wie Seco. Also Secco, das ist ja die Bezeichnung für Prosecco, der nicht aus der Prosecco-Gegend kommt. Genau. Ist natürlich auch ungefähr so stark. Und ist auch mit Kohlensäure. Und ja, schmeckt dann vielleicht nicht so fruchtig. Mhm. Gut, aber wird nicht mein Lieblingsgetränk, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gut, weiter im Text. Ja. Was Deutsches haben wir nicht mehr. Ich glaube, wir sollten dann zu den Englischen kommen, oder? Ja, ich kann noch ein bisschen was zu den Deutschen, zur deutschen Tradition erzählen. Ja. Es gibt ja tatsächlich in Südwestdeutschland, also an der Mosel und der Saar, eine Apfelweintradition. Ja. Den Fietz. Den Fietz, genau. Fietz. Man weiß nicht genau, wo die Etymologie herkommt. Möglicherweise von Vicevinum oder Ficevinum, Ersatzwein. Nein, genau. Und tatsächlich haben da früher die Leute, die sich keinen Wein leisten konnten, aus dem, was beim Keltern übrig geblieben ist, sogenannte Dresdner, haben sie getrocknet und dann aufgegossen, so wie so Tee. Mhm. Und dann kriegt das nochmal so einen fruchtigen Geschmack. Und das war halt der Weinersatz. Und das hat man auch mit Obst gemacht. Mhm. Und so ist da so eine Tradition entstanden. Aber jetzt macht man das tatsächlich ähnlich wie Cidre. Der wird dann zwar auch manchmal heiß getrunken, also aus Äpfeln. Mhm. Und ja, das ist da tatsächlich noch Tradition und trinkt man auch aus besonderen Gläsern, aus besonderen, nicht Gläsern, sondern so Tassen. Ja. Die heißen in Trier oder in der Trierer Gegend Ports. Genau, Fietzports. Genau, der Fietzports. Und das Wort Ports ist auch wieder interessant, weil es möglicherweise nicht von Porzellan kommt, wie man annehmen könnte, sondern von Brutius, dem lateinischen Wort für das Trinkgefäß. Mhm. Ja, genau. Ja, ist, also ich kenne es halt ja, so ein kennst bisschen. Du's? Ja, ich kenne es eigentlich nicht. Also ich kenne nur die Tradition, da habe ich also davon gehört. Und ich hatte aber nie die Möglichkeit, das wirklich zu trinken. Ich bin darauf aufmerksam geworden, ich hatte einen Kollegen aus dem Saarland und der hatte es mal mitgebracht und fragte mich, ob ich irgendwie Fietz kenne. Ich kenne kein Fietz. Was ist Fietz? Und da hat er mir mal eine Flasche mitgebracht und als er es aufgemacht hatte, hatte ich das auch eher in die Kategorie Apfelwein reingesteckt. Da sagt er. Ist wohl auch zum Teil sehr sauer, ja. Genau. Schreibt man übrigens auf verschiedene Weise. Also V-I-E-Z ist so die gängigste. Mhm. Aber belegt ist auch im Rheinischen Wörterbuch F-I-Z. Okay. Und dann ist sogar belegt im Deutschen Wörterbuch, wieder für die Schreibung V-I-E-Z, dass es sogar Fietz mal früher im Kölner Raum gab. Okay. Also heute gibt es das da nicht mehr. Jedenfalls mir nicht bekannt, wo ich einige Zeit meines Lebens in Köln verbracht habe. Aber das gab es da wohl früher auch mal. Mhm. Ja. Naja, eben für arme Leute, die sich eben Wein nicht leisten können. Genau. Gab's eben Ersatzwein, klar. Und der Dresdner, der dann nochmal aufgegossen wurde und dann nochmal getrocknet wurde, anschließend wurde nochmal als Viehfutter verwendet. Also ja, das heißt, klar. Man hat es komplett mehrfach in Verwendung gehabt. Heute wird das nicht mehr so gemacht. Heute, nee, wie gesagt, wird das direkt aus Äpfeln, aus frischen Äpfeln gemacht. Ja, dann haben wir Deutschland jetzt abgeschlossen und können jetzt mal immer gleich zu Großbritannien übergehen? Ja, wir haben hier den auch Strongbow, das ist der berühmteste. Genau, sollen wir vielleicht erstmal den Bloomers machen vorher? Ja, wir können auch mit dem Referenzprodukt anfangen. Okay, gut. Jetzt haben wir aus wieder eine 03er Gastroflasche. Strongbow Apple Cider, Gold Apple nennt sich das Produkt. Hat 4,5% Alkohol und genau, ist halt so das klassische, glaube ich, englische Produkt, wenn man jetzt so an einen Cider denkt, dann denkt man nicht an einen Strongbow. Ja, ja, also Strongbow ist, glaube ich, wirklich der Marktführer. Ich mach die mal auf. Doch einen entsprechenden Wikipedia-Artikel. So, dann schauen wir mal. Also sehr golden. Ja. Ist denn da jetzt noch Kohlensäure dran? Hier steht drin, Getränk aus 51% Apfeltischwein mit Apfelgeschmack. Ja. Zutaten Apfeltischwein, also fermentierter Apfelsaft, Glucose, Wasser, Glucose, Fructose-Sirup, Farbstoff, Zuckerlikör und Säurungsmittel. Apfelsäure und Kohlensäure. Ja, das gibt die gelbe Farbe. Genau, diese goldene Farbe, ja. Und der Geruch, es riecht künstlich. Okay. Lass mich mal dran riechen. Ja, naja, das riecht so wie so ein Industrieapfel. Oh ja, sehr süß. Brutal. Das erinnert mich so ein bisschen an Lift Apfelschorle. Nee, was, an was mich das erinnert? Oh, ist das es gibt so grüne Apfelringe, so saure Apfelringe. Also als Gummitier. Genauso schmeckt das. Ganz furchtbar. Mhm. Da waren doch unsere französischen deutlich besser. Nee, also das ist definitiv zu süß. Ja. Guck mal da hinten in der Ecke, glaube ich, das ist der nächste. Nee, das ist die Cola immer noch. Das ist da links neben dran. Nee, nicht der. Nimm mal eins in der Hand da hinten. Guck mal hier. Da. Da. Soll man in die Richtung gehen? Oder das ist so? Meiner. Der ist von mir. Okay. Nee, der ist nicht von dir. Doch, der ist von dann mir. Hab ich auch, dann habe ich aber auch sowas. Nee, du hast den Original, den gab's nicht. Ah, im, okay. Im Supermarkt, im Edeka, gab's von Summersby Cider with Blackberry. Aber wir nehmen jetzt erstmal das Original Apple Cider. Mhm. Den gab es nicht, ich habe extra gefragt. Das ist, glaube ich, auch meiner. Mhm, ist er, ja. Ja, ja. Nehmen wir den Original erstmal, was ist da drin? Getränk mit Apfelgeschmack, Fruchtwein 51%, naja, gerade eben. Wasser, Zucker, Apfelsaftkonzentrat, Kohlensäure, Sauermittel, will man alles nicht. Also bitte, mach auf. Ja, probieren wir es mal. Aber das wird nicht mein Freund werden. Ja, das klingt schon sehr nach den Inhaltsstoffen von Strongbow. Also bisher, also ist Summersby ein Konkurrent. Mitbewerber, ja. Mitbewerber. Aber auch so gemacht wie der Strongbow, also künstlich. Aber vielleicht ist es genau das, was der englische Markt haben möchte. Ja, das möchten die haben. Und darum ist es dementsprechend so nachempfunden. Mhm. Ja, riecht auch wieder so. Ja, nach so einem Gummiapfel, ja. Das schmeckt noch schrecklicher. Oh. Aber ich finde geschmacklich nicht ganz so süß. Ja, nicht ganz so süß, aber trotzdem komplett künstlich. Oh ja. So, weil man das so schlecht trinken kann, gibt's das noch mit Blackberry. Okay. Also mit Johannisbeere, ne? Genau. Nee, Brombeere, Entschuldigung, Brombeere. Was rede ich denn? Brombeere. Ja, Zitronensäure, Brombeeraroma, Aroma nur, Kohlensäure, Apfelsaftkonzentrat. Mach auf. Mhm. Und den habe ich auch im Edeka bekommen. Das ist genauso viel wie die große Flasche. Okay. Ja, die große, das ist jetzt so eine kleine Flasche, die große Flasche La Cidre. Also französischer Cidre, der auch nicht so gut war. Farblich sieht es aus wie ein Unfall. Ein bisschen rötlicher, so rosé-artig. Rosé, ja. Oh, der auch Geruch. 4,5% und da steht extra drauf Full Fruity Flavor. Ja, das riecht auch so. Oh Gott. Das schmeckt wie so ein Bonbon. Ja, nee, kannst du nicht trinken. Nee. Gott, gibt's denn aus Großbritannien nichts Vernünftiges? Ah, ist Blumus aus Großbritannien? Blumus, ja, ich glaube, Blumus ist sich. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Blumus. Gibt's drei verschiedene Sorten, die ich habe. Und es ist nicht so richtig kalt. Irish Cider. Oh, ja, das ist irisch. Aber das ist nicht Blumus, das ist nämlich. Magners ist das nämlich. Ach so, das ist auch Magners. Auch Magners? Irish. Hier ist noch Strong. Ah ja, genau. Hast du nochmal hier rein. Oh. Cola. Hier ist Blumas. Genau. Blumas Original. Ne? Ist auch schön kalt. Und noch irgendwas? Nee. Ja, meiner. Kommen wir gleich noch dran. Also jetzt haben wir hier ein Blumas Original. Das ist, man merkt halt schon englische Apfelgröße, nämlich 568 Milliliter. Was dementsprechend einem Pint entspricht, gell? Mhm. Und ganz witzig ist, erfrischender englischer Cider, in Klammer Apfel, alkoholisches Getränk mit 61% fermentierten Apfelsaft aus Konzentrat. Zutaten, Apfelsaft 61%, Wasser, Glukosesirup, Glukose-Fruchtdose-Sirup, Säurungsmittel und Apfelsäure. So. Mhm. Und wird in Hereford, UK hergestellt. Harry Ford. Oh ja, genau. Harry Ford. Ja, das ist die Aussprache. Englisch ist ja mal schwierig. Aber es heißt Harry Ford. Vorne steht drauf. Weißt du, woher ich das weiß? Nee. Das ist aus dem berühmten Song The Rain in Spain Stays Mainly in the Plain. Okay. Aus dem Musical My Fair Lady. Da muss die Eliza Doolittle ja so Sprachübungen machen. Also nicht, damit sie nicht mehr Cockney spricht und nicht The Rain in Spain sagt, sondern The Rain in Spain. Und bei Cockney lässt man ja immer das H weg und deshalb gibt es einen Übungssatz, nämlich in Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly happen. Okay. Und dann sagt sie, hardly ever happen. So, in Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Und sie kann ja kein H sprechen und sagt dann eben, in Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Also sehr schön. Das haben sie im Film sehr schön umgesetzt, weil sie da so eine Flamme mit dem Haar aus, also nicht, also muss auf so eine Flamme blasen, die da flackert. Mhm. Und das kann man halt im Film schön machen. Und dann tatsächlich bei dem Heather kommt dann das Haar, das falsche Haar. Ganz interessant ist hier, steht da Bloomers established 1887 original und dann steht hier 5 generations of experience. Generations. Premium generations, genau. Premium quality cider. Und dann hat das Ganze so ein Bier-Kronkorken, aber noch so eine... Ja, sieht ein bisschen nach Bierflasche aus. Ja. Ich hätte das für eine Bierflasche gehalten. Aber wie gesagt, in Großbritannien ist ja der Cider und das Bier so ein bisschen austauschbar. Mhm. So, hier ist farblich finde ich, das ist gar nicht so verkehrt. Ja. Farblich ist es so ein, ja, ein Goldton. Mhm. Und ist, glaube ich, auch, ist denn da auch so komisches Zeug drin? Hast du mal geguckt, aus was das besteht? Hatte ich gerade vorgelesen. Hm. 61%. Stimmt. Also, ja. Naja, ich hatte auch gedacht, 61% ist wenigstens etwas mehr. Aber Im Geschmack nicht ganz so süß, gell? Mhm. Also gegenüber zu dem... sehr angenehm eigentlich. Den könnte ich mich gewöhnen. Also nicht ganz so... Auch nicht ganz so künstlich im Geschmack, gell? Nee, es schmeckt nicht so künstlich. Obwohl da ja auch alles Mögliche drin ist. Mhm. Wie du schon gesagt hast, Glucose und sonst was. Steht erstmal auf Finnisch drauf, dann auf Deutsch. Mhm. Interessant, oder? Ja. Ja, die Finnen haben ja so eine Tradition. Aber du sagst, das sei kein Finnisch, sondern du sagst Hereford. Gut, dann steht ja auch drauf. Ja. Naja, in Finnland trinkt man halt, also finnischen Cider und das offenbar auch. Oh, ist jetzt okay. Ist okay. Aber wird jetzt auch nicht mein Lieblings-Cider. Nee. Also, wie gesagt, die Französischen haben mich alle mehr überzeugt. Mhm. So, aber. Das ist ja noch nicht Ende aller Tage. Ich habe nämlich hier noch, oder hast du noch was? Ich habe noch die beiden irischen. Ja, die irischen. Erst die irischen. Okay. Exotisch werden, erst die irischen. Das war ganz interessant, weil Mangners ist eine irische Cider-Firma und die haben auch einen Klassiker, aber ich habe jetzt nur Peach und Berry gefunden. Mhm. Und ich würde erstmal mit Peach, mit Pier anfangen. Ja, das ist auch mit Birne. Auch mit Birne, genau. Das ist, glaube ich, reine Birne, also Birnensaft und wahrscheinlich auch Kohlensäure, die das da immer. Genau. Irische Birnen, das sieht drin, mindestens halb bis. Wo stehen denn die Inhaltsstoffe? Die stehen gar nicht. Stehen hier nicht drauf, tatsächlich. Hier vorne stehen sie nicht drauf. Nee, die stehen. Aber Alkoholgehalt muss ja draufstehen. Ja, 4,5%. Schon sehr viel. Ja. In allen Sprachen, aber. Kein also reiner Birnensaft, das glaube ich nicht. In Irland. Nee, steht hier gar nichts drauf. Also was, wie viel Anzahl an was drin ist. Aber also Ingredients sind hier nicht gelistet. Sein. Du darfst gerne mal eine zweite Sichtprobe dazu nehmen. Ja, gerne eine zweite Sichtprobe, aber irische Birnensidre. Hier steht irische Birnensidre. Cidre de Poire Irlandais. Ja. Auch hier steht nicht drauf, was nichts drin ist. Dann ist eigentlich, dürften eigentlich nur tatsächlich Birnen drin sein. Das ist, wundert mich. Tja. Ja, dann lass uns mal probieren. Genau, das ist auch wieder also in dem gleichen Design wie die Bloomers Flasche. Jetzt sieht so ein Bier Flaschendesign 568 Milliliter, also auch wieder Pint. Größe. Mhm. Und die Flasche in ganz grün gehalten. Ja, schön eigentlich. Die Flasche sieht sehr schön aus, finde ich. Ja, die Flasche ist sehr hell natürlich, wenn das wirklich eine Birne ist, würde das auch hinkommen. Das muss dann natürlich sehr hell sein. Klasse. So, jetzt gucken wir mal, wie das so, also auch sehr feinperlig. Ganz geruchsarm. Ich rieche da kaum was. Ich finde es nicht schlecht, ist lecker. Ja, schmeckt gut. Nicht ganz so süß? Gar nicht so süß, wie ich dachte. Ja, wahrscheinlich tatsächlich aus Birnensaft. Wahrscheinlich nur Birnensaft. Aber es ist stark kohlensäurehaltig. Ja. Also die muss hinzugefügt worden sein. Könnte ein Tick kälter sein, aber ich finde es angenehm. Ja. Und was ist die andere Sorte? Berry. Denken Sie sich, was für Berries sind das? Es sieht aus wie Erdbeeren. Strawberries, ja. Auf der Rückseite steht aber auch mit Beeren, Johannisbeeren, Erdbeeren und Himbeeren. Ja, das sind auf der, verschiedene, ja. Ah doch, auf dem Etikett kann man es auch erkennen. Ich dachte, ich habe bloß die Erdbeere gesehen. Ja, nur Erdbeere, das wäre zu schwach. Und aber hier steht auch, Pear Cidre with Berries. Also es ist auch ein Birnen-Cidre plus nochmal die Beeren dazu. Die Flasche ist halt natürlich dann auch beerig rot gehalten, logischerweise. Mhm. Auch die gleiche Flaschenform, gleicher Inhalt. Also diese Flasche sieht gut aus. Ja. Oh, was riecht schon. Ja, kommt so ein rosa. Genau. Eine rosa Flüssigkeit raus. Riecht sehr beerig. Mhm. Mhm. Aber auch nicht zu süß. Nee, gar nicht. Mit angenehmem Geschmack. Ja. Da kann ich mich dran gewöhnen. Finde ich auch. Sehr angenehm. Also gar nicht. Also ich hatte ganz was anderes erwartet. Ich hätte auch gedacht, mit Beeren dachte ich mir, das wird gleich so ein Zuckerwasser ganz extrem. Wir hatten ja vorhin einen. Ja. Aber das ist sehr gut. Das ist wirklich angenehm. Und man schmeckt auch die Birne noch durch. Ja. Sehr gut. Ja. Eine tolle Mischung. Also müssen wir es merken. Das gab es auch in dem Getränkeladen. Ja. Für erschwinglichen Preis? Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, den Zettel jetzt nicht mehr dabei. So, also ich habe hier noch was aus dem KDW. Das KDW ist ja immer gut für Sachen, die man sonst irgendwo kriegt. Ja. Und ich war wirklich, jetzt tropfe ich mir hier alles voll. Ich war wirklich total überrascht, weil ich davon schon gehört hatte. Und zwar war doch mal irgendwie, war nicht eine Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika? Irgendwas war in Südafrika. Olympiade, Fußball-Weltmeisterschaft. Fußball-Weltmeisterschaft, ja. Und da habe ich die schon gehört und es stimmt sogar, in der Wikipedia steht, dass eine andere Marke dadurch bekannt geworden ist. Dass es da Cider gibt in Südafrika. Mhm. Südafrika, Cider, ja. Und der Marktführer dort, das ist nicht der, der durch die Sportveranstaltung bekannt geworden ist, sondern der tatsächlich Marktführer ist Savannah. Mhm. Savannah Premium Cider. Und zwar gibt es eine alkoholische und eine weniger alkoholische Variante. Die alkoholische sind, glaube ich, 5%, müsste da draufstehen. South Africa's Premium Cider contains, wie steht's? Contains Sulfites. Contain die Sulfit. Und sonst steht nicht drauf, was drin ist. Tja. Ja, also man soll, hier steht noch eine Gesundheitswarnung drauf, dass man nicht so viele trinken soll. 1,6 UK Units steht da drin. Mhm. Was immer das heißt, es soll wohl der Alkoholgehalt sein. Also es soll nicht so alkoholisch sein. Ach hier, unter dem Preisschild. Aber der Dry ist alkoholisch, genau, 5%. Ja, das ist halt die Dry-Variante. South Africa's Premium Cider Savannah. Ja, und die gab es im KDW. In kleinen Flaschen. 0,33, gell, ist das ja. 0,33, genau. Und das ist, hat mich überrascht. Ich mitgenommen, weil aus Südafrika schon was Besonderes. Auch, ich finde das Design der Flasche ist total schön. Sehr schöne Flasche, ja. Und die Etikett ist dann so, man sieht halt so einen Savannenbaum. Mhm. Dann wirklich alles ein transparentes Etikett, ist wirklich sehr schön. Savannah.co.za. Okay. ZA, Südafrika. Ja. Habe ich gerade gelesen, gehört wohl zur Miller-Gruppe. Also zu diesen furchtbaren They Call It Beer, heißt er. Mhm. Dann schauen wir mal. Auch Farbe, wirklich sehr golden. Sehr hell. Ja, hat so einen leichten Apfelgeruch, aber nicht sehr intensiv. Nee, das stimmt. Da ist, riecht noch so ein bisschen, als ob da nach so Honig oder so mit dabei wäre, vom Geruch her. Mhm. Aber ist wahrscheinlich nur Apfelsaft. Und ja, trocken, erfrischend. Oh ja, schön trocken, nicht sehr süß. Mhm. Man merkt den Alkohol. Man merkt also den Alkohol, Ich finde hier die 5% sind sehr deutlich zu merken. Merkt man, ja. Mhm. Man muss die mitnehmen. Kostet sie zwar wie die große Flasche, aber ich habe mir gedacht, wir mal haben südafrikanischen Cider. Das hat nicht jeder. Unsere Leute im Live-Chat wissen natürlich Bescheid. 2010 war die Fußball-Weltmeisterschaft Südafrika. Ja, ich bin ja nicht so der Fußball-Fan. Wenn es die Europameisterschaft gewesen wäre, hätte es mich auch nicht gewundert. Wo Südafrika? nicht ganz. Ja, Europameisterschaft passt nicht. Genau, aber wirklich auch sehr lecker. Ja, da hatte ich das erste Mal gehört, dass die das Cider trinken. Mhm. Aber passt. Also kann man trinken. Ja. Ja. So, wir haben alle durch. Wir haben alle durch, ja. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Also ich muss sagen, das macht sich doch auch im Preis sehr bemerkbar. Ja. Das sind die beiden französischen. Ja, das geht mir ganz genau. Die sind wirklich also hervorragend. Gib mir noch mal was. Erstmal den bretonischen. Den bretonischen darfst du selbst nehmen. Ich nicht schlecht finde, als, glaube ich, und es ist richtig kalt im Sommer, ist auch der Attempt oder der Versuch aus Berlin mit dem OBC. Ja, aber fand ich jetzt, bedenke, ich vergleiche jetzt OBC zu Summersby, da muss ich sagen, ist OBC bedeutend besser. Ja. Ich finde aber jetzt die irischen Mangers wirklich okay. Mhm. Und das war für mich auch eine positive Überraschung. Wirklich eine positive Überraschung. Würde ich auch sagen. Also den Strongbow, nix, das war wirklich nix. Nee, das war nix. Bloomers fand ich, war so. Dingo. Okay. Und jetzt den südafrikanischen fand ich jetzt auch sehr, sehr, sehr positiv. Ja. Ja. Also mein Platz 1 ist tatsächlich, wenn ich jetzt mal von denen ausgehe, ist tatsächlich der Poiré. Ja. Also das Cider mit ein bisschen Birne zum Süßen. Das ist wirklich. Ist auch biologisch und alles wirklich echt aus Frucht, ohne anderem Zeug. Ja. Das merkt man wirklich im Geschmack. Also sehr angenehmen Geschmack. Platz 2, der bretonische. Ja, gehe ich noch mit. Kerisac. Ist natürlich das Spitzenprodukt aus der Reihe. Und dann würde ich fast sagen Savannah. Ja. Und dann der irische. Mhm. Also irisch sogar beide, obwohl ich erst bei dem Barry skeptisch war. Ja, aber ich würde sie beide auf dem gleichen Platz. Also 1, 2, 3, 4 und auf Platz 5 würde ich sagen vielleicht der Pommes-Jacques. Der Pommes-Jacques? Ah, okay, den hatte ich gar nicht mehr so auf der Platte. Ja, aber was willst du sonst? Ja. Also doch relativ kann man sagen, dass die französischen Cidre besser hier abgeschnitten haben als die. Großartig. Jetzt bringe ich ihn nochmal im Vergleich. Also das hat's. Also der Poiré ist wirklich mein Favorit. Ja, kann ich mir beim KDW muss besorgen. Ja, das ist ja bei dir um die Ecke. Ja, ist bei mir um die Ecke. Deshalb wohnt man ja da. Mhm. Nee, das ist wirklich super. Ja, das ist wirklich ein erfrischendes Sommergetränk. Das stimmt, das ist sehr angenehm. Und 3% Alkohol, das geht also. Mhm. Und sogar herb, also dafür, dass da noch Birnensaft drin ist. Ja, wahrscheinlich wäre der Original zu Zinre ohne, wäre zu... Zu heftig, oder? Zu bitter, zu säurehaltig. Mhm. Sehr schön. Ja, nee, das war eigentlich eine gute Erfahrung. Finde ich auch. Also habe ich jetzt doch einiges, also ich meine, ich hatte mich ja schon vorher eingelesen, aber jetzt ist die Erfahrung mit dem Probieren. Auch hier, wie das ist schön in der Flasche auch. Der Poiré mussiert halt sehr schön auch in der Flasche. Und auch hier der Brut. Die anderen, wenn du so guckst da, ja, das ist Strongbow, da ist schon nichts mehr. Ja, das ist halt eine Alternative zu Bottle Beer. Das ist halt. Ja, aber so, also ich finde es so flach und so extrem gesüßt. Mhm. Ja, es ist halt Konkurrenz zum so einem Alkopop oder so ein Biermischgetränk. Ja, genau. Also Limonade mit Alkohol. Aber dann muss es irgendwie nicht sein. Ach, ich bin ganz verliebt in den Poiré. Da muss ich noch was trinken, obwohl ich eigentlich so viel Alkohol gar nicht trinken wollte, weil ich morgen fit sein muss. Für den Wahlkampf. Ich mache morgen Wahlkampf. Für die Piraten. 10 Uhr schon. Das ist ja für dich ja schon mitten in der Nacht, 10 Uhr. Ja, musste sein, weil ich noch so viele andere Termine morgen habe. Okay. Nee, also finde ich sehr gut. Es gibt ja noch, wir haben noch vielleicht vorhin nur kurz erwähnt, es gibt noch andere Länder, die Cider machen. Also ich glaube eindeutig Frankreich und England sind die Estland, beiden. Finnland, habe ich nichts bekommen. Baskenland. Baskenland heißt der Chagar Noir, das heißt eigentlich Apfelwein. Chagar ist der Apfel und Ardois ist der Wein. Dann müsste es eigentlich Chagar Ardois heißen, aber da trifft zweimal die Silbe Ar aufeinander. Chagar Ardois, das ist dann zu viel und dann gibt es halt einen Wortbildungsprozess, den man Haplologie nennt. Da fällt halt einmal die gleichlautende Silbe aus. Chagar Noir, oder im Norden des Baskenlandes Chagar Noir, ist halt Apfelwein einfach, also genau wie bei uns Appleboy. Mhm. Und der mussiert auch wenig. Mhm. Also geht, ist das schon im Übergang zu, also nicht vom Schaumwein zum eben Nicht-Schaumwein. Das gibt es auch ähnlich in Asturien. Mhm. Und der ist sehr sauer. Also ich finde, man kann da nicht viel von trinken. Das hat so ein bisschen was von Essig. Okay. Aber im Sommer ist es natürlich schon erfrischend. Und naja, die Saison ist eigentlich zwischen Januar und Ostern. Aber man kann den in Flaschen auch im Sommer bekommen. Mhm. Und ist schon ein schönes Getränk. Also muss man wirklich sagen. Aber es erinnert wirklich sehr stark an Apfelwein. Mhm. Und ich finde, aber das mögen die Basken nicht, ich würde ja in Deutschland immer gespritzten Apfelwein trinken, damit es nicht so schlimm ist. Ein bisschen also einfach Wasser dazu, Wasser mit Sprudel. Und das kann man da nicht machen, dann sind die auf den Tod beleidigt. Okay. Und dann gibt es dann auch in so kleinen Gläsern, also so wie so, ja, diese Tumbler. Gibt es dann unten so ein ganz kleines bisschen als Aperitif. Mhm. Ein ganz kleines bisschen von diesem sauren Wein und also wenn du den getrunken hast, hast du Hunger, weil einfach. Okay, die Magensäure ist ja für sich zusammenziehen. Da zieht sich alles zusammen. Aber das ist halt eine große baskische Spezialität. Gut, in Asturien gibt es das auch und da heißt dann natürlich Sidra mit S geschrieben. Ja, und ist halt wirklich da auch eine große Spezialität. Aber es ist für uns ungewohnt. Also vielleicht gewohnt noch für die, besser gewohnt für Frankfurter oder Hessen, weil das auch so sauer ist da mit dem Speierling. Aber für Leute, die halt sonst, ich meine, das heißt dann auch, gerade im französischen Baskenland wird dann gesagt Cidre. Mhm. Ja, dann denkst du, ah, es ist so Cidre wie aus der Normandie. Mhm. Aber es ist halt doch ganz anders. Ich habe nur noch durch die Wikipedia gescrollt, war überrascht. Auch Österreich hat Cidre dann. Die habe ich ganz vergessen. Also die Tradition ist halt in Süddeutschland ein bisschen und auch in Österreich. Aber es hängt auch, glaube ich, in Österreich wieder damit zusammen, dass halt der Weinanbau durch die Reblaus beeinträchtigt war. Es war ja lange Zeit, bis man halt die resistenten Sorten hatte. Und da ist man halt umgestiegen. Mhm. Übrigens auch in der Pfalz, also der Obstanbau in der Pfalz, der ja da bis heute auch, gerade bei euch in der Nordpfalz, hier besteht, geht ja darauf zurück, dass der Weinanbau eingebrochen ist. Und da haben die auf Obst umgestellt und sind eigentlich dann bei dem Obst geblieben. Ja, da können wir auch gute Getränke draus machen. Ja. Wir haben ja da hervorragende Obstler und Obstbrände und ja, da auch schon verkostigt. Ja, im Chat wird noch auf Apfelmost hingewiesen. Ja. Ja, gut, Apfelmost ist natürlich die Vorform. Ja, also das ist ja, wie lange man das ja fermentieren lässt, gell? Wenn das halt irgendwie, wenn du es praktisch dann diesen Prozess beendest. Ja, man kann es aber nicht ewig fortsetzen. Also gut, inzwischen hat man ja Apparate, aber als man die noch nicht hatte und man da alles im sterilen Raum machen konnte und genau steuern kann, war klar, dass halt Anfang November das dann zu Ende geht. Ja. Und da gibt es ja ein berühmtes Datum in ganz Europa, nämlich der 11. November, St. Martin, ist halt der Stichtag für diese Dinge. Kommt dazu, dass es halt eine alte, inzwischen aufgegebene Fastentradition gibt in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Da wurde halt gefastet in der katholischen Kirche, das ist inzwischen abgeschafft worden, eben auf Weihnachten hin. Das lag natürlich auch daran, dass man im ländlichen Raum im Winter halt auch irgendwie haushalten musste. Klar. Mit dem Zeug. Und deshalb wurde halt am 11. November nochmal groß getafelt vor der Fastenzeit. Mit Gans und so, Martins Gans und so, kennt man ja. Und da wurde dann auch der neue Wein getrunken. Es geht halt in ganz Europa eigentlich am 11. November los mit dem neuen Wein. In Frankreich kennt man das mit dem Beaujolais Primeur. aber auch in Italien und sogar in Deutschland. Also das ist immer der Stichtag. Und zwar hat man mir erklärt, also als ich unterwegs war, gerade in Italien, auf Feldforschung, um eben die Dialekte da zu erforschen, dass man eben auch den Wein dann nicht mehr so lange in den Winter draußen lassen kann, also den Most zum Fermentieren, denn irgendwie wird er dann doch schlecht. Also man muss irgendwie dann diesen Prozess abbrechen, ja, weil das dann auch, wenn es kalt ist, nicht mehr so gut funktioniert und so. Also irgendwie, weiß ich nicht. Also der 11. November wird dann so als Stichtag genommen. Gibt es einen Spruch auf Italienisch? San Martino tutto il mosto vino. Also zu St. Martin ist alla most Wein. Und dann geht's los mit dem neuen Wein. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Ich bin auch total nach wie vor begeistert von diesem tollen, möchte man gar nicht umkommen lassen, aber wir müssen ihn umkommen lassen, weil wir sonst total besoffen genau sind. Genau. Also darum machen wir das ja. Manche hatten ja auch in Twitter geschrieben gestern, als ich dann angekündigt hatte, was wir denn machen wollen, dass wir denn in diesem Podcast ja saufen würden. Und da hatte ich, muss ich das leider widerlegen. Also das ist zum Glück widerlegen, aber das tun wir nicht, weil ja, mit so vielen Sorten, was wir jetzt hier durchgetestet haben, wenn wir jetzt jedes Mal das Glas voll gemacht hätten, dann würden wir ab der Hälfte nicht mehr zurechnungsfähig sein. Mhm. Und man muss natürlich auch da ein bisschen seine Geschmacksnerven auch schonen. Ja. Und ja, dementsprechend probieren wir halt von jedem nur einen Schluck. Und das ist natürlich jetzt sehr schade, weil hier stehen auf dem Tisch jetzt, ich sag mal so, bestimmt 80 Euro. Ja, ja, bestimmt. 80 Euro. Also ich habe für meinen, warte, ich kann es dir genau sagen, ich glaube 28 Euro ausgegeben. Ich habe für meinen 40 Euro circa ausgegeben für die ganzen. Naja, du hattest ja mehr auch. Und das heißt also, das kippt man jetzt einfach auch leider weg, weil gerade den teuren spanischen, den kann man jetzt schlecht mitnehmen, weil. Wieso spanischen? Quatsch, französischen. Französisch. Kann man natürlich jetzt schlecht mitnehmen, weil. Ja, kann man Kork, nicht transportieren, wegen ja, des Korkens. Korkens und Kohlensäure, obwohl wir doch diesen Vakuum-Imitator. Ja, lass uns mal, ja, der geht dann raus, weil der mussiert, drückt er den raus. Ja, stimmt. Aber trotzdem würde ich es drauf ankommen lassen. Also ich habe ja nun viele Taschen. Und wenn wir es schaffen, hier diese Tüte noch zu retten. Ja. Also du hattest ja auch noch was für die Tüte. Können wir das vielleicht verstöpselt doch irgendwie, also die Hochpreissorten, also jetzt wegschütten. Das wäre sehr schade. 8 Euro, das ist mir, also die Billigsorten können wir wegschütten, also ja, so mit Schraubverschluss. Ja, da komm, kann, ja, kann man dann, oder wir füllen um, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das, ja, das könnte man natürlich auch tun, ja. Wir haben ja den, das Ding, das wird ja wir gehen. Haben Trichter. Das würde gehen. Da müssen wir uns mal Gedanken machen. Nee, gleich nach Trichter. Nee, aber nee, machen wir uns gleich hier reinmachen, machen wir uns gleich Gedanken. Ja. Das können wir nochmal machen. Bei Brest ist, ja, ist es mir jetzt, ja, ist halt nicht so schade. Nee, bei diesen kleinen Flaschen. Das ist okay. Das war auch der Grund, warum ich mal drauf geachtet habe, dass ich die kleinen Flaschen kriege, weil halt. Ja, das ging ja nicht. Klar. Also ich meine, die Franzosen machen das nicht mit den kleinen Flaschen. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Mhm. Und die gab es halt nur in den großen Flaschen. Oh ja, was wollen wir machen? Naja, so ist es halt. Ja, ja, über Feedback, Anregungen, Kommentare freuen wir uns natürlich sehr. Die letzten Folgen wurden auch positiv im bei unserer Webseite kommentiert. Wir probieren auch auf die Kommentare mal zeitnah einzugehen, ja, und ein bisschen was dazu zu schreiben, beziehungsweise wenn eine Nachfrage da ist, die auch gerne zu beantworten. Wir sind natürlich auch erreichbar über die normalen Social-Media-Kanäle, ja, Twitter und Co. Das ist also alles gar kein Problem, wenn wir da, ja, nehmen wir gerne Anregungen und Ideen mit auf. Ja, und ich habe auch schon Ideen, also selber entwickelt, die, wo ich eingekauft habe. Ja. Ich mir gedacht, man müsste doch auch mal was machen zu Apfelwein. Vielleicht mit einem Gast, genau, der sich da besser auskennt. Aus der Frankfurter Region. Ja, also wenn da mal einer in Berlin ist. Und wir könnten ja im Internet bestellen, das muss ja möglich sein. Klar, das ist. Beim KDW habe ich jetzt nicht nach Apfelwein geguckt, aber ich war schon enttäuscht beim Cider. Also es gibt wenig Auswahl. Mhm. Was gar nicht passt, ich habe auch in der Weinabteilung gefragt, da haben die mich weggeschickt zur alkoholfreien Abteilung. Mhm. Und da ist halt wirklich nur eine Minimalauswahl. Da hat mir dann zwar auch einer noch sehr nett geholfen, aber er hat halt gesagt, ja, wir haben halt nur eine kleine Auswahl. Ich war dann zwar überrascht, dass sie wirklich die guten Sachen haben, aber das war's auch schon. Ich habe sie alle mitgebracht, die guten Sachen. Ja. Und mehr gibt's nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es beim Apfelwein im KDW auch nicht gerade gut aussieht. Und es gibt ja inzwischen das Internet, Dann müssen wir einfach mal was bestellen. Ja. Oder wenn man mal in der Gegend ist, es führt einen ja ab und zu mal nach Frankfurt, aber da hast du wieder das Problem, die Flaschen zu tragen und so. Und wir wollen ja dann auch schon ein paar verköstigen. Also das muss dann auch irgendwie... Nein, im Zweifelsfall können wir zum Beispiel, wenn wir in Darmstadt sind, bei den MRM-CDs dieses Jahr, können wir ja, zum Beispiel auch vor Ort podcasten. Also sich lokal eindecken und dann vor Ort podcasten. Podcasten, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da vielleicht auch mit einem fachkundigen Gast aus der Region. Da hätte man sicherlich einen fachkundigen Gast, ja. Ja, das wäre allerdings eine gute Idee. Das ist ein Plan. Ja, das ist ein guter Plan. Machen wir. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja. Und bis bald. Ja. Und ja, bis bald. Ja, tschüss.